Gut, also wir fangen einfach an. Die anderen kriegen es dann mit, wenn wir loslegen. Gut, herzlich willkommen zu unserem Heilungsteam-Treffen. Margarita ist zum ersten Mal, glaube ich, dabei bei der Schulung. Super, herzlich willkommen. Geben wir mal einen Applaus. Super. Ja, wir steigen einfach gleich voll ein. Für manche von euch sind ein paar Sachen natürlich auch Wiederholung, aber eben, weil ja neue Leute auch dabei sind. Du, komm schauen, ja. Weil ja neue Leute dabei sind, auch immer wieder, deswegen tue ich auch immer wieder vom Anfang her starten. Ja. Der wichtigste Punkt letztendlich beim Heilungsdienst ist der, dass du dir immer wieder neu bewusst machst, dass du das hast, was du brauchst. Das sage ich immer wieder. Immer wieder vor dem Heilungsdienst, mach dir bewusst, in mir ist das, was es braucht. Der die Kranken heilt, lebt in mir. Ja. Markus 16, 17, diejenigen, die glauben, werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Ja? Johannes 7, 38, aus unserem Innersten, wenn wir glauben, aus unserem Innersten strömen lebendigen Wassers hervor. Das heißt, du hast, was es braucht. Ja? Also sag mal, ich habe, was es braucht. Halleluja. Du hast, was es braucht. Du hast alles, was es braucht. Was dich qualifiziert für den Heilungsdienst, ist nicht ein besonderes Gefühl, ist nicht eine spezielle Salbung, die du vielleicht manchmal spürst, sondern was dich qualifiziert zum Heilungsdienst, ist die neue Schöpfung, ja, dass Jesus in dir lebt. Die neue Schöpfung ist deine Qualifikation. Halleluja. Amen. Gut. Also, du stehst in deinem Dienst 100% auf dem Wort Gottes. Ja. Du stehst nicht auf Gefühl, sondern du stehst auf dem Wort Gottes. Das Wort Gottes sagt dir, dass du als Sohn, als Tochter Gottes qualifiziert bist zum Heilungsdienst. Halleluja. Das heißt, du kannst sprechen wie Jesus. Das ist ein ganz interessantes Gebet, als er bevor er den toten Lazarus auferweckt hat. Ja, wo es heißt, Johannes 11, 41 heißt es, Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Amen. Ich danke dir, und dann sagt er weiter, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Das heißt, Jesus ging an die Sache mit dem Heilungsdienst immer ran aus dem Bewusstsein, okay, ich bin schon erhört. Ja, es passiert. Ich heile jetzt den Kranken oder ich wecke den Toten auf. Mein Gebet ist schon erhört. Es ist schon passiert. Also so gehst du ran. Ja, du betest nicht um Heilung, sondern du heilst den Kranken, weil du weißt, das Gebet ist schon erhört. Jesus sitzt zur Rechten Gottes und er verwendet sich für dich. Also das Gebet ist schon erhört. Du musst nicht mehr beten, sondern du kannst die Heilung befehlen. Du kannst der Krankheit befehlen zu weichen. Du kannst den Symptomen befehlen zu weichen. Du kannst die Heilungskraft Gottes freisetzen in Jesu Namen. Und du siehst im Geist die Heilung geschehen. Ja, das ist immer total wichtig, dass du es im Geist bereits geschehen siehst. Ja, dass du siehst, aha, während du betest, kommt dieses Fußgewölbe hervor. Während du betest, kommt dieser Knochen in Existenz. Während du betest, siehst du, wie dieser Knoten oder dieser Tumor sich auflöst im Geist. Du siehst es. Ja, Glaube, was ist Glaube? Hebräer 11, 1 heißt es, Glaube ist eine Substanz dessen, was man hofft und eine Gewissheit von Dingen, die man nicht sieht. Das heißt, du gehst mit dieser Gewissheit ran in dem Moment, wo du es tust, in dem Moment, wo du es sprichst, in dem Moment, wo du es formst, in dem Moment geschieht's. Das heißt, du lässt im Geist, so könnte man es auch sagen, du lässt im Geist gar nichts anderes zu. Amen. Also das passiert. Ja? Jeder Gedanke, der dir irgendwie sagt, nee, jetzt passiert's nicht oder oh nee, da passiert gar nichts oder so. Kannst du vergessen, ja, eliminierst du. Ja, Amen, gehört nicht zu uns. Sondern du lebst aus dieser Substanz, die in dir ist, die man Glauben nennt. Und diese Substanz hat eine Gewissheit der Dinge, die man nicht sieht. Sie hat bereits die Sicherheit, dass es vollbracht ist. Sie weiß, jawohl, es ist geschehen, mein Gebet ist erhört und deswegen sehe ich es geschehen und deswegen lasse ich nichts anderes zu und deswegen gibt es überhaupt gar keine andere Möglichkeit, als dass es sich manifestiert. Amen? Halleluja. Okay, das heißt, du selber lässt nichts anderes zu, als dass es jetzt geschieht. Das heißt Glaube, ja, du lässt keinen anderen Gedanken zu. Und gleichzeitig führst du die Menschen, die Leute, denen du dienst, dahin, dass sie jetzt empfangen. Amen. Das heißt, du tust all das, das ist das Zweite. Das eine ist, dass du im Glauben gehst. Ja, es sind immer zwei, die beteiligt sind. Die meisten Heilungen sind eine Mischung aus deinem Glauben und aus dem Glauben der Person, die empfängt. Manchmal ist es so, dass nur die Person, die empfängt, glaubt und du nicht. Manchmal ist es so. Manchmal, Gibt's auch, ja, ganz selten. Es wird immer weniger. Amen. Preis den Herrn. Und manchmal, das passiert wahrscheinlich etwas öfters, ist so, dass nur du glaubst, aber die Person nicht glaubt. Und es passiert trotzdem. Entscheidend ist, dass irgendwo Glaube im Spiel ist. Optimal ist, wenn du glaubst und die Person glaubt. Und deswegen ist wichtig, dass du in diesem Glauben stehst, dass du in diesem Glauben gehst, dass du in dieser Klarheit gehst, in dieser, wo du sagst, ich lasse nichts anderes zu, mein Gebet ist erhört, es geschieht, aus mir kommt diese Substanz heraus, die jetzt den Kranken heilt, ich sehe es geschehen, ja, das ist das eine. Und das andere ist, du führst die Leute dahin, dass sie im Glauben empfangen. Das heißt, manche Leute sind natürlich, die kommen zu dir und sind absolut bereit, im Glauben zu empfangen. Ja, die sind schon so drauf, dass sie einfach absolut bereit sind, im Glauben zu empfangen. Bei anderen ist es so, du musst sie vielleicht erst nochmal ermutigen. Ja, du musst ihnen vielleicht erst nochmal das Wort Gottes geben. Oder du musst vielleicht erst nochmal ein ermutigendes Zeugnis. Manchmal hilft es zum Beispiel, wenn jemand dir ein bestimmtes Symptom sagt, dass du dann einfach kurz erzählst, was du selber schon erlebt hast. Ja. Also dass du, oder was passiert ist, es muss ja nicht mal bei dir passiert sein, sonst kann ja sonst irgendwo im Dienst passiert sein, in Heilungsräumen oder im Wundergottesdienst oder so. Wenn jemand kommt und sagt, ja, ich habe MS, dann kannst du sagen, hey, da ist neulich jemand von MS geheilt worden, als Beispiel. Das ermutigt immer. Ne? Das heißt, du willst ja, dass die Leute im Glauben empfangen. Ne? Also ermutigende Zeugnisse können helfen, den Glauben der Leute aufzubauen. Jetzt nicht lange Geschichten natürlich, also nicht, dass du in 10 Minuten dann erzählst. Du hast hier in den Heilungsräumen hast du pro Gebet maximal 8 bis 10 Minuten Zeit. Also das natürlich nicht, aber einfach nur zu erwähnen, hey, da ist gerade jemand geheilt worden oder gerade eben habe ich für jemanden gebetet, der hatte das auch oder letzte Woche kam ein Zeugnis oder da hat der Pastor Georg ein Zeugnis erzählt, dass das gerade passiert ist und so weiter. Ne? Also einfach Zeugnisse ermutigen Leute, gerade passende Zeugnisse, zu ihrem eigenen Leiden passende Zeugnisse, ermutigen Leute im Glauben zu empfangen. Manchmal ist es notwendig, dass sie ein zusätzliches Wort Gottes bekommen, ja, dass du sie einfach ermutigst und sagst, hey, wir stellen uns da jetzt zum Beispiel drauf. Markus 16, 17 sagt, diejenigen, die glauben, sie werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Oder du gibst ihnen weiter, hey, Matthäus 8, 17 sagt, er hat unsere körperlichen Schwachheiten getragen und unsere Krankheiten weggenommen. Ja. Jesaja 53, durch seine Wunden sind wir geheilt. All diese Dinge sind Wort Gottes, die Leute im Glauben ermutigen, weil der Glaube kommt ja aus dem Hören des Wortes Gottes. Das heißt, du kannst immer vertrauen, dass das Wort Gottes eine glaubensaufbauende Kraft hat. Also wenn du merkst, der Glaube ist noch nicht so da bei den Leuten, dann kannst du sie durch das Wort Gottes ermutigen. Auch da gilt natürlich hier im Heilungsdienst nicht eine 15 Minuten Predigt, sondern, weil so viel Zeit hast du nicht, sondern einfach ein ermutigender Hinweis drauf, was ihnen hilft, im Glauben zu empfangen. Ja? Manchmal kann es sein, dass Gott dir ein Wort der Erkenntnis gibt, ja? Wo du einfach einen Hinweis bekommst. Jemand muss zum Beispiel noch jemand vergeben oder jemand muss selber noch um Vergebung bitten für eine Sache, ja? Oder jemand muss noch irgendwas bereinigen. Es kann ja manchmal sein, dass Gott dir ein Wort der Erkenntnis gibt, um gegebenenfalls Glaubensblockaden aufzubrechen. Ja. Also, gut, also, was hilft, den Glauben der Leute zu ermutigen? Erstens, ermutigende Zeugnisse, die zu ihrem Leiden passen. Zweitens, Wort Gottes bringt immer Glauben hervor. Wenn du das entsprechende Wort Gottes sagst, passendes Wort Gottes bringt immer Glauben hervor. Drittens, Worte der Erkenntnis, die Blockaden aufdecken, sollte natürlich treffend sein, wenn du jetzt irgendwie sagst, hey, ist da nicht die Sünde in deinem Leben? Und dann sagst du, oh nee, nicht, dass ich wüsste oder so, dann musst du halt sagen, okay, gut, dann habe ich mich geirrt. Amen. Ja, und dann, aber ansonsten kann die Sache bereinigt werden. Und das Vierte, was auch manchmal sein kann, ist manchmal, dass du wirklich den Unglauben, den du vielleicht spürst, wirklich auch direkt konfrontierst. Dass du einfach mal sagst, hey, wenn du jetzt hier empfangen willst, dann musst du dich jetzt entscheiden zu glauben. Also das heißt, das ist dann im Endeffekt die, jetzt kommen die Letzten. Okay, war der auch im Stau? Man muss erst die Geschenke noch mit Asse. Ach so, okay. Gut. Jeder hat gute Gründe. Ja, also, ich wiederhole es jetzt nicht nochmal. entscheidend ist im Endeffekt, wenn der Kanal, wenn du spürst, dass der Kanal offen ist und dass Gott wirkt, dann kannst du die Kraft Gottes reinlassen. Ja? Wie gesagt, manchmal braucht es, da war ich jetzt gerade noch, manchmal braucht es wirklich diese entschiedene Konfrontation auch des Unglaubens. Manchmal muss man den Leuten einfach bewusst machen, hey, die kommen nur mit der Haltung, was weiß ich, Benny Hinn hat für mich gebetet, Reinhard Bonke hat für mich gebetet, nichts ist passiert, der hat gebetet, jetzt schau, zeig du mal, was du kannst. So. Auch das kannst du direkt konfrontieren, wenn du es direkt spürst. Manchmal frage ich einfach Leute direkt und sage, wie viele haben denn schon für dich gebetet in der Sache? Und wenn ich den Unglauben spüre. Ja? Und dann sagen sie, ja, 27. Und dann sage ich, okay, dann spreche ich manchmal mit ihnen Gebet, wo ich sage einfach, so, jetzt entscheidest du dich, durch mich zu empfangen, wie wenn noch nie einer für dich gebetet hätte. Löst dich einfach von all den Enttäuschungen. Und jetzt kommst du wirklich mit der ganz neuen Entschiedenheit zu sagen, so, das ist mein Tag. Ja? Das ist einfach hinter dir lässt. Okay? Ja, weil das kann sonst hindern. Aber in dem Moment, wo du es konfrontierst, kann es durchbrechen. Ja. Ist keine Garantie, wenn jemand sich natürlich entscheidet, im Unglauben zu bleiben, dann kann es nichts machen. Dann muss halt du im Glauben beten und schauen, kann trotzdem was passieren. Es liegt ja nicht unbedingt immer im Glauben dessen, der empfängt, habe ich ja gerade gesagt, sondern es liegt ja meistens an beiden Seiten. Oder der Glaube liegt auf beiden Seiten, ja, oder kann von beiden Seiten wirksam werden. Sowohl von dem, der dient, als auch von dem, der empfängt. Ja, somit ist nur entscheidend, dass am Ende irgendwo empfangen wird. Okay? Also, wenn du spürst, dass der Kanal offen ist, dass Gott wirkt, dann lasse Gott Zeit, das zu tun. Ja, wenn du für jemanden betest, lässt du die Kraft rein, lass ihm Zeit, das zu tun. Ja, wenn jemand manifestiert zum Beispiel, was sich irgendwas zuckt oder zittert oder sonst irgendwas, oder die Arme, die du rauswachsen lässt, bewegen sich hin und her, dann lass es so lang passieren, bis Ruhe eingekehrt ist, ja, normalerweise. Ja, es sei denn jetzt, okay, bei jemand hört es gar nicht mehr auf, dann sagst du halt, okay, ich bete mal so lange für den Nächsten und du empfängst einfach weiter, ist auch okay. Aber wichtig ist immer den Heilungsprozess, der dann passiert in dem Moment, wo du freisetzt, in dem Moment dem auch Zeit zu geben. Ja. Du hast hier in den Heilungsräumen, hast du pro Person oder immer die Zweierteams haben pro Person maximal 8 bis 10 Minuten Zeit. Ja. Mehr geht nicht, weil sonst kommen wir nicht durch. Wir haben eine halbe Stunde Zeit mit jedem Raum, beziehungsweise wir machen, glaube ich, 35 Minuten, das müssen wir vielleicht der Astrid noch sagen, ich glaube, 35 Minuten ist besser, auch mit dem Hin- und Herwechseln. Also 35 Minuten machen wir pro Raum. Das heißt, jedes Team muss für 3 Leute beten, ja, weil wir haben in jedem Raum mindestens 21 Leute. Das heißt, jedes Team muss für 3 Leute beten in einer halben Stunde. Das heißt, du hast maximal 8 bis 10 Minuten, weil du musst ja immer rechnen, hinkommen, gehen und so weiter, braucht auch Zeit. Also maximal 8 bis 10 Minuten pro Person. Das ist aber genug Zeit, um die Kraft Gottes reinzulassen, weil du betest ja keine langen Gebete. Ja? Denk auch immer dran, es kommt nicht auf die langen Gebete an. Lange Gebete sind nicht unbedingt bessere Gebete, sondern gute Gebete sind Gebete, die, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, mit diesem totalen Bewusstsein, mit dieser Sicherheit, Gott hat mich erhört, ich habe alles, was es braucht, die Heilungskraft Gottes fließt jetzt durch mich und ich lasse nichts anderes zu, als dass es geschieht, sondern ich sehe es geschehen. Ja? Das setzt die Kraft Gottes frei. Deine Entschiedenheit, gar nichts anderes zuzulassen. Ne? Also du kannst zum Beispiel, du kannst minutenlang beten und sagen, Herr, segne sie, heile sie, in Jesu Namen setzt die Heilungskraft frei, in Jesu Namen hier auch noch und da und la la la la la. Und dann wird nicht viel passieren. Und wenn du dann nach 10 Minuten irgendwann mal plötzlich sagst, so und jetzt mit Entschiedenheit, Krankheit, weiche in Jesu Namen, Symptome raus. Und dann passiert es in einer Sekunde. Da sagst du, ja, es ist nur deswegen passiert, weil ich vorher erst mal 10 Minuten so gebetet habe. Die Sache ist die, wenn du gleich so betest, passiert es gleich. Ja. Also es ist immer die Frage, wann du sozusagen wirklich mit dieser Kühnheit, mit dieser Entschiedenheit reingehst. Ja. Gleichzeitig ist es natürlich so, wenn du dieses Gebet des Glaubens, was es ja ist, dieses Gebet des Glaubens gebetet hast, dann lass der Kraft Gottes auch Zeit zu wirken. Ja. Je nachdem, um was es geht. Ja. Lass Zeit zu wirken. Aber sieh's im Glauben geschehen. Wenn du nichts mehr siehst, was passiert, verstehst? Kleiner Hinweis. Wenn du nicht mehr siehst, dass was passiert, entweder es bewegt sich nichts mehr im Körper oder du siehst einfach, der Tumor ist geschrumpft, du hast es gesehen und jetzt ist vorbei. Dann beende die Sache. Ja? Weil sonst ist nicht mehr im Glauben. Amen. Es geht immer nach dem, was du im Geist siehst. Solange du den Heiligen Geist wirken siehst, und es können sichtbare Manifestationen sein, durch die du siehst, dass der Heilige Geist wirkt. Es kann aber auch einfach sein, dass du es einfach nur im Geist siehst. Ja? Bei jemandem passiert innerlich was zum Beispiel, ein Tumor löst sich auf oder so, und du siehst es geschehen und dann brauchst du eine gewisse Zeit, bis der schrumpft. Jetzt ist er weg. Und dann sagst du, danke Jesus, preist den Herrn, dann ermutigst du die Person im Glauben und weist sie darauf hin, dass es wichtig ist, dass sie im Glauben drauf stehen bleibt, auf dem, was vollbracht ist durch Jesus. Ja. Ermutigst sie, wenn irgendwelche Symptome nochmal auftauchen sollten, diesen Symptomen zu widerstehen. Ja. Der Schluss des Gebets sollte immer so Glaubensermutigung sein. Ja. Feststehen auf dem, was passiert ist. Wenn irgendwas noch nicht 100% sichtbar geworden ist am Ende, dann ermutigen, dass Dinge auch progressiv passieren. Ja? Nicht alle Wunder passieren sofort. Ja? Manche Wunder haben einen gewissen Prozess auch drin. Ja? Zum Beispiel das Zeugnis, das wir jetzt morgen hören werden von der Daniela, mit dem, wie sie aus dem Rollstuhl ausgestanden ist, da war auch ein gewisser Prozess drin. Ja? Sie ist zwar sofort aus dem Rollstuhl aufgestanden, als ich für sie gebetet habe, und es ist auch ein paar Schritte gelaufen, aber sie war noch nicht komplett geheilt. Sondern es war noch ein gewisser Prozess, bis es dann vollends da war. Sie musste drauf stehen bleiben. Ja. Also das ist überhaupt kein Handicap, wenn noch nicht alle Symptome sofort weg sind. Das musst du immer den Leuten sagen, weil manche sind so gepolt, dass sie denken, oh, wenn ich jetzt nicht sofort alle Symptome weg habe, dann ist nichts passiert. Ja, dann hat es nicht gewirkt. Oh, Enttäuschung. Und das solltest du gar nicht zulassen. Sondern sie sollten immer im Glauben ermutigt gehen. Egal, was sichtbar geworden ist, was spürbar geworden ist. Du kannst eh davon ausgehen, dass in 80-90% der Fälle, wenn irgendetwas zu testen ist, dann auch sofort was passiert. Das erleben wir eigentlich immer. Ja. Wenn irgendjemand vorher Schmerzen hatte und du betest und du sprichst rein, dann kannst du echt davon ausgehen, dass zumindest die Person nachher sagt, jetzt sind die Schmerzen weniger. Ja. Und dann sagst du so, okay, und jetzt bleibst du vor uns drauf stehen. Die heilende Kraft ist geflossen. Jetzt sind, weiß ich nicht, die Schmerzen sind 50% oder 80% weg. Die heilende Kraft ist geflossen. Jetzt stellt sich drauf, der Rest wird auch noch vor uns zurückgehen, weil einfach die Heilung in dir wirksam geworden ist. Ja? So ermutigst du die Person. Es ist auch nicht verboten, zweimal zu beten. Ja? Wenn du beim ersten Mal noch nicht den Eindruck hast, dass schon alles passiert ist, was passieren sollte, dann kannst du auch noch ein zweites Mal beten für die Person, auch ein drittes Mal. Es muss halt im Glauben passieren. Ja? Die Sache ist nicht die, dass du so oft betest, bis irgendwie dir der Arm abfällt oder die Person sagt, jetzt ist genug, jetzt will ich wieder gehen, sondern dass du es im Glauben tust, weil es gibt ja dafür eine biblische Grundlage. Jesus hat zum Beispiel für den Blinden auch zweimal gebetet, bis er geheilt war. Das heißt, manchmal ist es so, beim ersten Mal, neulich zum Beispiel hatte ich eine Frau, für die habe ich gebetet, die hatte auf einem Auge fast gar nichts mehr gesehen und habe ich für sie gebetet, habe ihr vorher so ein Buch vor die Augen gehalten und habe sie testen lassen und sie hat gesagt, nee, also das ganz Große konnte sie noch lesen, aber das normal geschriebene konnte sie nicht lesen. Und dann habe ich die Hand weggenommen und habe gesagt, so, habe ihr sofort wieder das Buch vor die Nase gehalten, habe gesagt, so, was kannst du jetzt lesen? Und dann hat sie gesagt, ja, das ist ein bisschen klarer geworden. Habe ich gesagt, okay, dann beten wir nochmal. Und dann ist es noch klarer geworden. Ja. So kannst du einfach, du spürst, wie Gott wirkt. Geh immer mit dem Wirken Gottes. Das Wirken Gottes ist immer im Glauben. Und solange du merkst, aha, da bewegt sich was, da passiert was, du siehst es geschehen, du siehst, dass da was geschieht, solange bleib drauf. Ja. Solange kannst du die Kraft reinlassen oder auch ein zweites Mal beten oder wie auch immer, aber solange bleib drauf. Okay? Verstanden? Frage? Okay. Also es ist alles eine Sache im Geist im Endeffekt. Du musst es im Geist sehen. Ja, ich kann dir dafür kein Schema geben, kein Schema F. Bete so lang. Ja. Du musst mindestens 3 Minuten beten, sonst passiert nichts. Oder bete zweimal und dann passiert es. Oder so. Nee, oft ist es so, du gehst nach dem Glauben. Manchmal gibt Gott dir wie so eine Gabe des Glaubens. Es ist dann wie so eine Eruption, so wie ich gerade jetzt für die Marion gebetet habe. Das war jetzt natürlich nur gespielt. Aber einfach diese Entschiedenheit. Ja. Und dann ist wie so eine Explosion. Bumm. Und dann weißt du aus, so, und jetzt muss die Person das testen, sofort. Ja. Und dann lässt du es auch sofort testen. Das ist immer wichtig, nachdem du gebetet hast, lässt du immer die Person testen. Immer mit der Person zusammenarbeiten, was passiert. Ja? Wenn ein bisschen was passiert ist, dann arbeit mit ihr zusammen, vielleicht einen ersten Schritt im Glauben zu gehen. Ja? Zum Beispiel, wenn du für jemanden betest, der im Rollstuhl ist. Ja? Beispiel, jemand sitzt im Rollstuhl, von mir aus, weil die Füße kein Gefühl haben oder sowas, dann betest du für die, oder die Beine besser gesagt, dann betest du für die Beine, setzt die Kraft Gottes rein, da wo vielleicht irgendwas durchtrennt ist hinten, legst die Hand drauf, setzt die Nervenverbindungen frei, legst die Hand vielleicht oben drauf, setzt die Kraft Gottes durch den ganzen Körper frei und dann fragst du die Person und sagst, hey, was spürst du? Und dann sagen sie oft, oh, ich spüre ein Kribbeln in meinen Beinen zum Beispiel. Ja? Oder ich spüre, wie die Taubheit weniger wird. Ja? Und dann bete ich nochmal und sage, okay, dann nochmal. Dann sagt sie, oh, jetzt ist es noch besser geworden. Und dann sage ich, hey, wie wär's? Willst du mal einen Schritt versuchen? Ja? Also ich arbeite mit der Person zusammen. Ja? Und dann sage ich, okay, dann kannst du mal versuchen aufzustehen. Dann gehen wir mal einen Schritt. Ja? Immer mit dem Glauben der Person. Wenn du einfach die Person nimmst und sagst, so, ich bete jetzt in Jesu Namen, sei geheilt, reiß sie aus dem Rollstuhl raus, dann wirst du unter Umständen nur erleben, dass sie wieder zurückfällt. Ja? Wenn du aber mit ihr zusammenarbeitest und gleichzeitig danach auch gehst, wie auch ihr Glaube stärker wird, weil sie merkt, es passiert was, dann kannst du sie Schritt für Schritt in die Heilung sozusagen reinholen, ja? Im Geist. Versteht ihr, wie ich meine? Und genauso wie es beim Rollstuhl ist, ist es natürlich bei allen anderen Sachen auch. Ja? Oft sind die Dinge ein gewisser Prozess, bis die Leute empfangen haben. Ja? Aber das ist ja das Gute in den Heilungsräumen. Hier haben sie ja die Möglichkeit, hier werden sie eingeweicht vom ersten Heilungsraum hier über den zweiten Heilungsraum, dann zum Schluss auch nochmal im dritten Heilungsraum. Das heißt, wenn sie zu dir kommen zum Gebet drüben im zweiten Heilungsraum, dann sind sie bereits hier eingeweicht, sind im Glauben schon ermutigt. Der erste Raum ist ja der Glaubensermutigungsraum. Das heißt, das sind schon Dinge auch, da passieren auch schon Wunder hier im ersten Raum, ja, die machen Irme und ich. Und da passieren auch immer schon Wunder und Leute werden geheilt. Das heißt, manche gehen schon in bestimmten Bereichen schon geheilt darüber und sind dann natürlich schon im Glauben aufgebaut, um weitere Wunder zu empfangen. Ja. Das ist das Gute hier in den Heilungsräumen, dass man da einfach, dass die Leute wirklich anderthalb Stunden in der Gegenwart Gottes sind und anderthalb Stunden ihr Glaube aufgebaut wird und sie anderthalb Stunden wirklich eingeweicht werden, auch in diesem Empfangen der Wunderkraft Gottes. Ja. Genau. Gut. Möglichkeiten konkret zu beten, das wollte ich euch heute ein bisschen weitergeben. Da haben wir noch nie so detailliert, glaube ich, drüber gesprochen, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Die Uhr geht richtig, oder? Weil ich habe keine hier. Ja, geht richtig, okay. Gut. Möglichkeiten konkret zu beten. Klassisch ist natürlich einfach die einfache Handauflegung, sage ich mal. Ja, du legst auf jemanden die Hand drauf und sagst so, in Jesu Namen ist jetzt die heilende Kraft Gottes frei. Von hier oben kann die heilende Kraft Gottes in alle Bereiche des Körpers fließen. Egal, ob sie ein Problem im Zeh hat, ein Hühnerauge oder eine Warze am Finger oder sonst irgendwas. Vollkommen egal. Wo auch immer das Problem ist, die heilende Kraft Gottes fließt rein. Wenn du die Hand auflegst. Das ist Markus 16, 17. Wenn ihr den Kranken die Hände auflegt, dann werden sie gesund werden. Heilende Kraft Gottes. Das Zweite, was sehr oft eine Hilfe ist im Heilungsdienst, ist die Gabe der Wunderwirkung. Ja? Wunderwirkung heißt, das ist im Griechischen das Wort Pragmata, und es heißt Kraftbetätigungen, die Wunder hervorbringen. Das heißt, bei der Wunderwirkung, da legst du nicht einfach nur, sag ich mal, einfach nur die Hand drauf, ja, und lässt die heilende Kraft fließen, sondern bei der Wunderwirkung, da wirst du selber damit aktiv, du betätigst etwas, okay? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wie von euch kennen den Griff für Halswirbelsäulenprobleme zum Beispiel? Wer kennt das alle schon? Okay, die allermeisten. Okay, pass auf, wir machen es einfach nur mal kurz durch. Marion, kommst kurz nach vorne, dann du kriegst alles ab, Halleluja. Gerne. Preist den Herrn, ich stelle das mal da auf das Teil drauf. So. Okay, so, dann stehe ich das da daneben. Also Halswirbelsäulensyndrom ist zum, oder alle Probleme, die mit Halswirbelsäule zu tun haben, sagen wir so. Genauso ist, du legst hier die Finger vorne drauf, legst hinten auf die Halswirbelsäule, vor dem Ohr. Damit kannst du auch Dinge behandeln wie Tinnitus zum Beispiel. Du kannst Dinge behandeln wie Sinusitis, hier die Nasennebenhöhlen. Halleluja. Weil überall da geht die Kraft Gottes rein. Ja. Das heißt, das ist der Griff im Endeffekt, den du anwenden kannst für alles, was in diesem Kopfbereich da passiert. Es sei denn jetzt, jemand hat jetzt einen Tumor hier, dann würde ich natürlich auch die Hand da drauf legen, dann macht das jetzt wenig Sinn. Aber für alles, was mit Halswirbelsäule, Bandscheiben, auch Probleme, die in die Schulter reinziehen und so weiter, betrifft Sinusitis, Tinnitus, Ohrbereich, genau, hier Stirnhöhlen, ja, genau, all das kannst du so behandeln. Ja. Das heißt, du sprichst rein, du gibst den Befehl in Jesu Namen, jeder Wirbel, jede Sehne, jedes Band, jeder Nerv, jede Muskel, in Jesu Namen, Nasennebenhöhlen, Tinnitus, sei geheilt in Jesu Namen. In Jesu Namen. Du gibst den Befehl, komm an euren Platz, kommt an euren Platz, Bandscheiben, kommt an euren Platz, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Okay? Und dann lässt die Kraft Gottes rein. Das heißt, du gibst immer gewisse Zeit, die Kraft Gottes reinzulassen. Im Glauben. Solange du merkst, es ist im Glauben, du siehst was passieren, solange lässt du es rein. Wenn du merkst, ja, jetzt ist es passiert, jetzt muss es nur noch im Glauben aktiviert werden, dann fängst du an, vorsichtig das zu bewegen. Ja? Weil meistens haben wir die Leute, die Halswirbelprobleme haben, haben Schwierigkeit, ihren Hals zu bewegen. Ja? In irgendeiner Form sagt dann, ich sage dann immer so, einmal rechts, einmal links, einmal zum Himmel. Und, so. Und dann nehme ich die Hand weg und dann sage ich, so, wie ist es denn jetzt? Und dann sollen sie sich mal durchschütteln. Okay, wie geht's dir? Wunderbar. Weißt du noch? Halleluja. Okay, bleib stehen. Bleib stehen. So, das ist Halswirbel, die Halswirbelsäulengeschichte. Wenn du jetzt jemand hast, der ein Problem hier im mittleren Rückenbereich hat, Brustwirbelsäule, oder der ein Problem auch vielleicht mit der Atmung hat, Bronchien, Lunge oder sowas, dann kannst du Arme auswachsen, so muss man es nennen, Arme auswachsen machen. Das heißt, du sagst, streck deine Arme aus, ja, so, hier vorne zusammen, testest, ob sie gleich lang sind. Ja, ziemlich, nicht ganz, kann ein bisschen besser werden noch, Halleluja. Okay, und dann lässt es locker, so, dass sie immer locker haben, weil wenn sie verkrampfen, dann kann sich nichts bewegen, müssen locker lassen, so. Und dann befiehlst du, sagst jetzt in Jesu Namen, Brustwirbel, Sehnen, Muskeln, Nerven, Bänder, Bandscheiben an eurem Platz, in Jesu Namen, Atmung sei gelöst, frei, in dem Namen von Jesus. Jetzt merkst du, jetzt bewegt sich's hin und her, ja? Die Arme bewegen sich hin und her, ohne dass sie das jetzt macht, ja? Das heißt, die Kraft Gottes ist am Wirken, Halleluja. Weißt du, ja? Und solange es sich bewegt, lässt du es sich bewegen. Ja? Du unterbrichst jetzt nicht, weil du sagst, okay, ich habe keine Zeit mehr oder so, sondern solange Gott wirkt, lässt du es. Weil normalerweise 8 Minuten. Normalerweise hört es nach einer gewissen Zeit auf. So, jetzt ist Ruhe. Ja, jetzt merkst du, jetzt ist wieder Ruhe eingekehrt. Und dann sagst du, so, jetzt mach nochmal die Hände zusammen, die Arme nochmal zusammen. Jetzt schauen wir nochmal. Halleluja. Ah, ist immer noch ein bisschen. Ja? Marion, da müssen wir nochmal reinsprechen. Ne? Ich habe aber nicht richtig ausgeholt. Was hast du? Du hast nicht richtig ausgeholt, okay. Also mach nochmal. Okay. Ah ne, jetzt stimmt's doch. Ja. Okay. Ja, das ist wichtig, Sie müssen es genau gleichmäßig machen, sonst kann es falsch auskommen. Okay. So, gut. Das ist die Brustwirbelsäule. Dann haben wir den unteren Rückenbereich. Im unteren Rückenbereich, da ist das Beine auswachsen angesagt. Das heißt, du setzt die Person hin, lässt die Beine auswachsen. Ich mache es jetzt nicht vor, weil das ist analog. Ja, einfach Lendenwirbel, Sehnen, Nerven, Bänder, Bandscheiben in Platz, Beine auswachsen lassen, gleiche Länge, in Jesu Namen. Auch wenn es sich ums Steißbein handelt, zum Beispiel, kannst du das anwenden. Auch wenn die Person Hüftfehlstellung hat, zum Beispiel jetzt hatte ich in Nürnberg, in Augsburg war ein Mann, der hatte Hüftfehlstellung zum Beispiel, da kannst du auch die Beine auswachsen lassen. Ja? Oder auch die Beine sind unterschiedlich lang aufgrund von fehlendem Knochen. Ich habe jetzt gerade heute Morgen kam noch ein Zeugnis rein von Hamburg, wo ich für eine Frau gebetet hatte, die hatte aufgrund von einer Operation, war das eine Bein, ich erinnere mich noch genau daran, die hatte auch eine Narbe da unten, das ganze Bein, und aufgrund dessen war ein Bein kürzer als das andere oder eins länger als das andere, je nachdem wie man sieht. Und dadurch hatte sie eine Hüftfehlstellung und totale Probleme. Und ich habe für sie gebetet und die Beine sind gleich lang geworden. Jetzt hat sie mir geschrieben, der Krankengymnast hat es getestet und es ist tatsächlich so als vermessen, dass die Beine sind jetzt wieder gleich lang. Das heißt, da hat Gott ein kreatives Wunder getan. Das heißt, Gott hat entweder Knochensubstanz ersetzt, die draußen war, oder er hat bei dem anderen Knochensubstanz weggenommen. Ich weiß es nicht, wie rum, das müsste ich jetzt nachfragen. Ja. Aber auf jeden Fall, auch da ist das Beine auswachsen das richtige Mittel. Okay? Das heißt, du befiehlst einfach all das, was hier im unteren Rückenbereich, alles, was in den Beinen vielleicht nicht in Ordnung ist. Beim Knochen, ja stimmt, das kann ich mal kurz demonstrieren, kannst du mal hinsetzen, auch mit den Beinen. Wenn jetzt zum Beispiel tatsächlich so ist, dass ein Knochen fehlt, ja, was jetzt bei der Male nicht der Fall ist, aber wenn das so ist, und dann lasse ich die Beine rauswachsen und dann frage ich immer, soll da das eine Bein wachsen oder das andere schrumpfen? Ja? Die meisten sagen immer, es soll wachsen, aber meistens sind Frauen, die wollen immer gerne größer sein. Weiß nicht warum. Aber jedenfalls, dann befehle ich diesen Knochen rauszuwachsen, weil so streiche ich dann so den Bein entlang und sehe es im Geist. Ich sehe einfach im Geist die Knochen rauskommen. Ich streiche einfach im Geist entlang, mit der Hand entlang, aber ich sehe im Geist, wie das Ganze rauswächst. Amen. Wenn ich sage, in Jesu Namen, Knochen kommen raus, wachse, und dann sehe ich es meistens schon hier vorne, wie sich es verändert. Und dann lasse ich es so lange wirken, bis es hier wieder ruhig ist. Und dann sieht man, dass ich gleich lang sind. Weißt du, Herr, bei dir sind sowieso. Ja. Halleluja. Okay, also das ist der untere Bereich. Dann haben wir den Hüftbereich. Wenn jetzt jemand in der Hüfte Probleme hat, da kann man eine Kombination machen. Bei einer Fehlstellung kann man die Beine auch auswachsen lassen. Aber auch gleichzeitig, wenn zum Beispiel Beckenknochen oder so nicht in der Ordnung sind, kann man hier einfach die Hände drauflegen, muss man immer fragen, gerade bei Frauen, Männer, Frauen, immer fragen, ob man es auch darf. Ne? Ansonsten kann die Person auch selber ihre Hand da drauflegen, ja? Und dann kannst du die Hand drauflegen. Entspannter ist es, wenn die Person die Arme locker lassen kann und du einfach die Hände drauflegst. Und dann befiehlst du einfach den Beckenknochen, den Hüftknochen in die Ordnung Gottes zu kommen. Manchmal befiehlst du sogar, den Knochen zu rotieren, ja? Weil das hilft. Wenn, guck, jetzt passiert da was. Jetzt geht es nach hinten. Halleluja. Manchmal rotiert es so oder manchmal rotiert es wie innerlich. Das ist dann irgendwie, ich weiß nicht genau, was Gott da macht, aber auf jeden Fall kommen irgendwie, wahrscheinlich ist die Beckenpfanne, ich meine, der Elmar wüsste das genau, was da was ist, ja, die Pfanne und der Knochen und so weiter, irgendwie die verschieben sich da irgendwie innerlich, irgend sowas. Und dann lasse ich das so oft passieren oder so lang passieren, wie es einfach passiert. Ja. Weil du spürst dann, das rotiert hier irgendwie, die bewegt. Ich frage dann immer so, das machst nicht du, oder? Also ich es bewege. Und sagen sie normalerweise, nee, mache ich nicht. Die gucken selber dann oft ganz erstaunt, weil sich bewegt sich da und sie machen das aber nicht. Ja. Du kannst es selber machen, ja. Das kannst du so machen. Aber wenn das die Kraft Gottes ist, dann ist es anders. Ja. Und dann weißt du, okay, jetzt wirkt Gott und dann kommen Knochen in die Ordnung Gottes. Ja. Dann befiehlst du einfach, sagst Becken, Hüftknochen, Hüftpfanne, es wäre eigentlich mal interessant, Emma, du müsstest mal so ein kleines Seminar mit uns machen, was da war, ist, wo da die Knochen sind. Müsstest mal so ein Skelett mitbringen und uns mal das alles zeigen. Das wäre mal interessant. Machen wir mal bei der nächsten Heilungsschulung. Du hast ja sicher einschlägige Demonstrationsobjekte. Genau, weil dann sieht man das, was da passiert. Ja? In Jesu Namen. Halleluja. Okay, und so kannst du die Hüfte in Ordnung befehlen. Wenn du siehst, es ist zu Ende, Gott hat gewirkt, dann lässt die Person laufen und lässt es testen und schau es einfach, ist lockerer, läuft es sich anders. Manchmal, wenn jetzt wirklich eine starke Hüftfehlstellung ist, dann kann man es teilweise sogar testen und dann kannst du hier, da wo der Knochen einfach ist, kannst du da auf der einen Seite deine Hand drauflegen, auf der anderen Seite und dann kannst so schauen, ob sich was verändert hat. Das ist natürlich nur bei starken, wenn es nur ein halber Zentimeter ist oder ein Zentimeter, das kannst du meistens als Laie nicht untersuchen. Deswegen einfach lässt du einfach die Person laufen, lässt es ein bisschen bewegen und fragst, wie fühlt es sich jetzt an? Okay, alles gut? Alles schon. Aber ich kann ja auch sagen, was das eben gerade war. Ja, was war? Morgen stand ich auf und dachte, ah, was haben wir? Ah! Okay, und jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg. Heilung en passant. Okay? Gut. Was haben wir noch? Bleiben wir gerade nochmal stehen. Was haben wir noch für Dinge, wo ich euch zeigen kann? Ja, das Thema Karpaltunnel, das habt ihr mich schon oft sicherlich auch tun sehen. Ja, wenn hier was im Karpaltunnel nicht in Ordnung ist, das ist der Test, ja, vorher. Sag, oh, so wenig Kraft, Maria. Ja. Und dann nachher, oh, Halleluja, preist du dann. Sie hat da kein Problem. Aber du legst die Hand hier drauf auf den Karpaltunnel, du befiehlst, den Karpaltunnel sich zu öffnen, du nimmst ihn zurück in der Zeit, manchmal ist es eine Hilfe, ja, du fragst einfach, wie viele Jahre hast du das schon, wenn die Person es genau sagen kann, dann sagst du, okay, ich nehme es einfach um ein Jahr mehr zurück in der Zeit, sie sagt, 7 Jahre habe ich es, sagst du, nimmst es um 8 Jahre zurück in der Zeit, befehl dem Karpaltunnel, in den Zustand zurückzukommen, in dem er vor 8 Jahren war, in Jesu Namen. Sprichst die kreative Kraft Gottes frei. Ja. Okay, und dann machst du hinterher nochmal den Test. Ja. Du kannst entweder mit dem ersten und zweiten oder du kannst auch mit den beiden testen, das ist egal, im Endeffekt, ja. Also gut, sie hat die volle Power. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja, das ist der Karpaltunnel. Preist den Herrn. Was haben wir noch? Fußgewölbe. Habt ihr mich auch schon öfters tun sehen? Einfach mit der Hand im Fußgewölbe entlang streifen und es im Geist sich formen sehen. Immer wieder entlang streifen, im Geist es sich formen sehen. Sehen, wie es kommt. Oder wenn zum Beispiel jemand 2 unterschiedlich große Füße hat, was ja auch öfters vorkommt, dass sie unterschiedliche Schuhgrößen haben und da auch drunter leiden, weil sie immer Schwierigkeiten haben, Schuhe zu finden, dann machst du Folgendes, pass mal auf, können wir mal bei dir, du hast ja nicht unterschiedlich große Füße, aber... Aber zu große, okay. Also, pass auf. Nur mit Schuhen? Okay, also, dann kannst du es so machen, geh mal ein bisschen einen Schritt vor, ja. Nee, so, dass die Leute sehen, genau, so. Und dann ist halt wichtig, dass du hier hinten schaust, dass sie genau, nimm mal deine Füße zusammen hinten, genau, und dann ist halt wichtig, dass du schaust, am besten mit einem Ding, das ist jetzt zum Beispiel, der muss noch ein bisschen vor, genau, so, und dann siehst du, okay, jetzt sind sie auf der gleichen Höhe, dann kannst du vorne sehen, jetzt natürlich nicht, weil sie Schuhe anhat, aber dann kannst du vorne sehen, welcher Fuß kleiner ist und welcher größer ist. Ja? Und ja, das sind aber diesen Schuhe. Die Schuhe sind gleich, das kann also nicht sein. Ne? Ja, du hast auch gleich große, genau. Nee, also da ist jetzt nichts unterschiedlich. Das kann daran liegen, dass es hinten ein bisschen ungenau ist. Normalerweise wissen die Leute eh, welcher Fuß kleiner und welcher größer ist. Nur wenn du kannst es dann eben vorne darstellen, sodass man sieht, aha, der eine ist tatsächlich kleiner und der andere ist größer. Und dann gibst du einfach den Befehl, ich gehe manchmal mit meiner Fußspitze so drauf, und weil manchmal ist es wichtig, dass die Leute nicht die ganze Zeit drauf starren. Ja. Wenn sie im Glauben schauen, dann schon. Aber manchmal ist es so, dass die Leute nur neugierig schauen. Einfach so, mal schauen, was passiert. Jetzt bin ich aber gespannt, ob ich jetzt ein Wunder sehe oder so. Und dann ist es besser, sie sehen gar nicht, was passiert in dem Moment. Ja? Weil sonst ist es ein Umstand hinderlich. Also sage ich so, in dem Namen Jesus, ich befehle jetzt diesen. Vorher frage ich übrigens, ob sie wollen, dass der eine kleiner wird oder der andere größer. Also entsprechend bete ich dann, sage, okay, ich befehle diesen Fuß jetzt, auf die Länge des anderen Fußes rauszuwachsen in dem Namen Jesus. Und im Geist sehe ich es passieren. Im Geist sehe ich es. Ja. Ich sehe im Geist, der Fuß kommt raus, kommt raus, kommt raus, kommt raus. So, in Jesu Namen. Und dann messen wir es und dann schauen wir, oh, Halleluja, jetzt sind sie gleich groß. Oder manchmal kann es sein, und noch nicht ganz, fehlt noch ein bisschen, dann spreche ich nochmal rein. Amen. Okay, das ist bei den unterschiedlich großen Füßen. Was haben wir noch? Schrumpfung, Schrumpfungswunder. Ja. Alles, was schrumpfen muss, wenn es etwas gibt, was tastbar ist, ja. Wenn jetzt, hast du was Tastbares? Also ich habe ein Palipom. Ein was? So Fettgeschwulst. Aha. Hier ist eins. Da ist eins, okay. Ja. Also dann machen wir es so. Dann sage ich den Leuten, leg mal eine Hand drauf auf dieses Palipom. Genau. Und dann sage ich so. Oder beziehungsweise jetzt je nachdem. Wenn ich merke, die Person arbeitet total im Glauben mit, dann lasse ich sie selber die Hand drauflegen. Ja? Wenn ich den Eindruck habe, nee, die Person ist eher so in diesem neugierigen Ding, oh, mal schauen, ob jetzt was passiert, Zustand, dann lege ich selber die Hand drauf, ja, als Beispiel. Ja, ich mache es jetzt nicht, jetzt, weil du jetzt so ein Fall bist, aber... und dann lege ich selber die Hand drauf und dann befehle ich jetzt diesem Fettgeschwulst zu schrumpfen, zu schrumpfen, zu schrumpfen, zu schrumpfen. Ich erzähle vielleicht ein Zeugnis. Letztes Wochenende in Hamburg war eine Frau, die hat einen Tumor, der stand hier richtig raus aus dem Bauch. Und als ich für sie gebetet habe, war es sichtbar, der Bauch ist um 5 cm zurückgeschrumpft. Halleluja. Die Leute konnten es auch von der Seite sehen. So. In Jesu Namen befehle ich jetzt, diesem Geschwulst sich aufzulösen. Im Namen Jesus, das Feuer Gottes verzehrt ihn, löst ihn auf jetzt. Wow, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich sehe es geschehen. Halleluja. Ich sehe es geschehen in Jesu Namen. Halleluja. So, und dann sage ich der Person, jetzt fühl mal. Ja? Wie ist denn jetzt? Das ist weg. Das ist weg. Halleluja. Das ist noch da ist noch ein anderes. Ja, ich hab auch. Okay, aber das ist jetzt weg. Das ist weg. Weißt du? Halleluja. Amen. Okay, also so machst du. Ich mache es jetzt nicht bei allen anderen, da können wir dann nochmal mal anders beten, aber so siehst du es geschehen. Okay? So siehst du es geschehen. Die Schrumpfung. Okay. Andere Sache, Taubheit. Was machst du bei Taubheit? Taubheit, legst du die Hand auf das Ohr, beziehungsweise Taubheit ist immer gut, du testest vorher, was Sache ist. Ja? Wenn jetzt zum Beispiel die Person in einem Ohr schlechter hört als im anderen. Hörst du in einem Ohr schlechter als im anderen? Ja. Ah ja, in dem hörst du schlechter. Gut, dann sage ich so, okay, mach zuerst das schlechte Ohr zu und dann hörst du, wie es sich im gesunden Ohr anhört. Ja? Ich lasse immer zuerst das gesunde Ohr testen, weil dann haben sie den Vergleich. Dann sage ich umgekehrt, so, und dann mache ich wieder so und dann sage ich, so ist jetzt leiser. Minimal leiser. Minimal, ja. Das aber es sind nur verschiedene Töne, die ich nicht so gut höre. Okay, das ist dann schwer durch Knipsen zu testen. Ja. Das ist in dem Fall, weil das ist, sagen wir nur, sehr leichte Schwerhörigkeit. Wenn jetzt jemand zum Beispiel auf einem Ohr 100% hört und auf dem anderen 60%, dann ist es sehr deutlich, der Unterschied. Ja. Dann merkt er sofort, hier hört er anders. Ja. Und dann gehe ich drauf auf das Ohr, das schlechte hört und befehle jetzt in dem Namen Jesus all dem, was in diesem Ohr zu regenerieren ist, jetzt sich zu regenerieren, Gehörknochen sich zu regenerieren, in dem Namen von Jesus. Trommelfell, was auch immer die Ursache. Es gibt unterschiedliche Ursachen. Bei ihr ist jetzt sicher nicht das Trommelfell, das glaube ich jetzt nicht, aber manche haben vielleicht ein kaputtes Trommelfell. Ja, dann befiehlst du diesem Trommelfell, durch die Kraft Gottes regeneriert zu werden. Jetzt in Augsburg zum Beispiel war ein Mann da, der hatte das und der hatte Hörgeräte auch, der konnte nachher wieder ohne Hörgeräte hören. Hat Gott ihm ein neues Trommelfell kreiert. Ja. Also befiehlst du dieses Trommelfell, in die Ordnung Gottes zu kommen, den Gehörknochen in die Ordnung Gottes zu kommen. Manchmal ist es auch sinnvoll zu sagen, du taubmachender Geist, ich schelte dich, raus in Jesu Namen. In Jesu Namen. Jede Abnutzung, auch altersbedingte Abnutzung, in Jesu Namen, jetzt regeneriert in dem Namen Jesus. In dem Namen Namen Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Und dann machen wir wieder den Test. Zuerst das schlechte Ohr zuhalten, das vorher schlechte Ohr. Test, wie es hier auf der Seite ist, dann das zuhalten. Test, okay. Du kannst es jetzt nicht testen, du kannst es nicht genau sagen. Das ist die gleiche Frequenz. Ja, genau, das müsste man dann in anderen Situationen. Also in dem Fall ist der Test jetzt nicht so geeignet, wenn es nur um Ohrfrequenzen geht, dann muss man einfach sagen, so, hör einfach in bestimmten Situationen, wo du es testen kannst und dann schreibst du uns eine E-Mail. Das sage ich dann immer. Ne? Wunder@glorylife.de. Okay. Sag mal Wunder@glorylife.de. Preis den Herrn. Okay, das Gleiche, Blindheit oder schlechte Fehlsichtigkeit, ähnlich wie beim Ohr, wenn jetzt zum Beispiel ein Auge fehlsichtig ist, einfach testen lassen, Brille abnehmen, testen lassen so, entsprechend vorher was vor die, einfach was rausfinden, was ich zum Beispiel gerade nicht mehr lesen kann. Am besten ist immer was zu nehmen, zu sagen, okay, wenn ich zum Beispiel diese Karte nehme, zu sagen, kannst du dieses Glory Life, kannst du das erkennen, ja, okay, und das hier, wie sieht es damit aus? Ja, das ist jetzt zum Beispiel sehr klein, also das, da muss man gut sehen. Da kann ich es erkennen. Okay, ja, da muss ich auch so nah, ja, je nachdem. Okay, also, okay, egal, du bist jetzt jedenfalls, du hast jetzt kein großes Augenproblem, aber eben so lasse ich es testen und dann lege ich die Hand auf das Auge und dann sage ich Ihnen, irgendwann, wenn ich das sehe im Geist, jetzt ist die Kraft Gottes reingegangen, jetzt müsste was passiert sein, dann sage ich Ihnen so, ich nehme jetzt gleich die Hand von dem einen Auge weg und ich halte dir nochmal diesen Text vors Ohr und sobald ich die Hand vom Auge wegnehme, sagst du mir, was du siehst. Lies vor, was du siehst. Damit sie gar nicht groß nachdenken, gar nicht groß irgendwie, sondern es wirklich im Glauben reinspringen. Und dann sage ich so, jetzt in Jesu Namen und dann, okay, lies mir vor. Ja? Und dann... Es wäre schön, wenn sie uns dann berichten würden. Genau, das steht dann auch fest. Ja. Sehr passend. Okay. Das heißt, dann direkt einfach das Testen. Ja? Dieser Glaubensabsprung, dieses Ergreifen im Glauben, diesen Punkt zu schaffen, wo die Leute selber was im Glauben ergreifen, ist ein totaler Schlüssel. Ja? Weil wenn die Leute selber das ergriffen haben, dann verfestigt sich in dem Moment, was durch die Heilungskraft, die du freigesetzt hast, passiert ist. So ist es, wie wenn es sich verfestigt. Weil sie selber dann sagen, oh ja, da ist ja wirklich was passiert. Und selbst wenn, genau, macht mal die Fenster alle auf, sonst ist es nachher auch so heiß, und vielleicht die Heizung zurückdrehen, ist schon abgetan. Weil nachher kommen ja da noch mehr Leute rein und dann wird es schnell ziemlich heiß. Genau. Können wir vielleicht die anderen auch schräg stellen da. Ja, das heißt, dieser Punkt, wo die Leute feststellen, es ist was passiert, ist total wichtig, um die Heilung zu initiieren. Selbst wenn sie zum Beispiel zum ersten Mal sagt, ja, ich kann es lesen, aber es ist noch ein bisschen verschwommen, dann trotzdem immer auf das gehen, was schon passiert ist. Ja. Man sagt, ja, preis den Herrn, vorher konntest du es aber nicht lesen, jetzt kannst du lesen. Ja, okay, ist noch ein bisschen verschwommen, also beten wir nochmal. Ja. Und dann betest du nochmal und wenn es dann noch besser ist, dann preis den Herrn. Wenn es noch nicht ganz gut ist, dann sagst du einfach, okay, wir glauben einfach, dass wenn es jetzt schon besser geworden ist, du hast gemerkt, dass es besser geworden ist, dass die Kraft Gottes weiterwirkt. Ja. Weil wie gesagt, oft ist es so, dass es beginnt mit ein bisschen und dann wird es immer mehr, ja, im Laufe der Zeit. Okay, gut. Alle anderen, jetzt zum Beispiel, wenn du irgendein Problem am Körper hast, was weiß ich, jemand hat Schmerzen zum Beispiel hier an der Schulter oder hier der Arm, Tennisarm oder so, dann ist es immer gut, bei der Wunderwirkung ist immer gut, dieses Körperteil in die Hand zu nehmen. Ach, du hast ja tatsächlich Probleme? Nee, okay. Aber viele haben da Probleme. Ja, genau, viele haben da Probleme. Ja, und dann nimmst du das und dann befiehlst du einfach diesem Arm in die Ordnung Gottes zu kommen, nimmst ihn vielleicht so ein bisschen in die Hand, in Jesu Namen, oder Schulter zum Beispiel, nehmen wir mal Schulter, befiehlst du dieses Schultergelenk in die Ordnung Gottes zu kommen, alle gerissenen Sehnen zusammenzukommen, Nerven sich neu zu verbinden, in dem Namen Jesus, jede Bewegungseinschränkung muss jetzt weichen, in Jesu Namen. Und dann lässt du die Kraft Gottes rein, und wenn du spürst, die Kraft Gottes ist drin, Halleluja, dann sagst du, so, und jetzt hebt man deinen Arm hoch. Wow. Und dann, ohne jetzt, dass du, verstehst du, ich habe jetzt den Arm, wenn du genau aufgepasst hast, ich habe den Arm nicht hochgerissen mit aller Gewalt, ja, weil sonst kann es tatsächlich den Leuten auch wehtun, wenn noch nichts passiert ist, ja, sondern ich bin einfach mitgegangen. Ich habe sie einfach geführt, sodass sie selber den Arm hochgetan hat. Verstehst? Also nicht so gegen ihren Willen das Ding hochreißen, ne, und dann so ganz ab oder so. Sondern du führst die Person selber. Und ohne, dass sie es merkt, plötzlich hat sie den Arm oben und staunt selber und sagt, wow, das konnte ich ja seit 2 Jahren nicht mehr machen. Und dann staunt sie selber, wie sie das gemacht hat. Ja? weil in dem Moment ist die Gabe der Wunderwirkung wirksam geworden. Aber es ist immer bei der Wunderwirkung, bei all den Sachen, die ich jetzt demonstriert habe, du wirkst etwas, du tust etwas. Du kannst auch bei den Ohren, du kannst von mir aus auch die Finger ins Ohr reinstecken oder so. Wie auch immer, aber du wirkst etwas, verstehst? Im Gegensatz zur reinen Heilungssalbung, da lässt einfach die Kraft rein. Ja? Oder nimmst die Hand und lässt die Kraft rein oder wie auch immer. Aber bei der Wunderwirkung, du wirkst etwas. Oder jemand hat ein Bein, das er nicht richtig bewegen kann, sagt, setz dich hin, nimm das Bein in die Hand, was weiß ich, gebrochen oder sonst was. Betest für das gebrochene Bein, in Jesu Namen komm in die Ordnung, Bewegungsfähigkeit kommt zurück und dann fängst du an, es ganz langsam, einfach Schritt für Schritt immer mehr zu bewegen. Ja? So, dass du merkst, ich arbeite nicht gegen massiven Widerstand. Ja? Das ist immer wichtig. Wir brauchen diese Sensibilität im Fluss des Geistes. Ja? Also diese Dinge, jetzt zum Beispiel, okay, jemand hat eine Frozen Shoulder, die er nicht hochheben kann und du reißt einfach mit aller Gewalt den Arm hoch, das kann nach hinten losgehen. Wenn du jemanden einfach aus dem Rollstuhl rausziehst, ohne dass du mit ihm zusammen das da arbeitest und spürst, er ist auch bereit, das zu tun, dann hast du halt die Enttäuschung, dass er meistens wieder zurückfällt. Ja. Das heißt, du arbeitest einfach immer gemäß dem, wo du spürst, Gott ist da am Wirken. Ja. Habt ihr das Prinzip verstanden? Halleluja. Preis den Herrn jetzt. Bist du geheilt. Halleluja. Rundum. Gut, habt ihr noch Fragen da dazu? Vielleicht auch noch Fragen zu irgendwas anderes? Ich konnte ja sicherlich jetzt nicht alles demonstrieren, was ich jemals gemacht habe, aber einfach mal so ein paar Grunddinge, die dir natürlich dann auch selber mit Hilfe vom Heiligen Geist die Kreativität geben, selber zu wissen, was wann zu tun ist. Okay, Tatjana? Ja, also die Menschen fragen manchmal, also wenn sie Medikamente nehmen, dann fragen sie, wann muss ich also Medikamente abnehmen, sofort oder wenn mir Arzt sagt, was soll man dann sagen? Genau. Also ganz wichtig beim Thema Operationen oder Medikamente, die nach ärztlicher Sicht bevorstehen, immer erstens den Personen grundsätzlich die Entscheidung selber überlassen. Niemals ihnen sagen, mach das so von dir aus, sondern ihnen sagen, hey, wenn du jetzt die Gewissheit hast oder wenn zum Beispiel Symptome verschwunden sind von bestimmten Dingen, ja, was weiß ich, jemand hatte total Schmerzen wegen einem Krebstumor und plötzlich sind die Schmerzen weg. Dann würde ich zum Beispiel zu der Person sagen, hey, die Symptome sind weg, stell dich drauf, dass du geheilt bist. Bevor du dich jetzt operieren lässt, würde ich jetzt einfach dem Arzt sagen, er soll nochmal eine Aufnahme machen, als Beispiel. Ja? Nicht einfach sagen, geh nicht mehr zum Arzt und alles erledigt, weil die Bestätigung ist auch wichtig. Ja? Und gerade bei solchen Sachen, wenn jemand zum Beispiel Medikamente nimmt, regelmäßig schon, wie zum Beispiel bei Diabetes oder grüner Star oder so irgendwas, ja, dann immer grundsätzlich den Personen sagen, geh mit dem Heiligen Geist, sei sensibel, vielleicht kannst du mal ein bisschen was weniger machen und schauen, wie es dir dann geht und dann kannst du weiter und dann konsultier auch den Arzt, ja, und sag ihm das. Ich meine, wenn die Leute aus eigener Verantwortung einfach sagen, okay, ich hatte zum Beispiel meinen Mann, der hat einfach gesagt, nachdem ich für ihn gebetet hatte, hat einfach die Medikamente in Bezug auf seinen grauen Star einfach weggelassen. Ne? Ich habe ihm das nicht gesagt. Aber 3 Monate später ging er zum Arzt und der hat ihn getestet und hat gesagt, super, wunderbar, passt alles, nehmen Sie Ihre Medikamente weiter. Und dann hat er gesagt, jetzt muss ich Ihnen was beichten, Herr Doktor, ich habe es schon seit 3 Monaten nicht mehr genommen. Und dann hat der Arzt gesagt, oh, das ist aber merkwürdig. Und hat ihn dann als geheilt, hat ihn dann in die Akte reingeschrieben, dass er geheilt ist. Weil wenn er 3 Monate lang die Medikamente nicht genommen hat und der Augeninnendruck normal ist, dann weißt du, dass es passt. Aber das solltest du nicht den Leuten empfehlen. Weil, wie ich am Donnerstag in der Schule die letzte Zeit gelehrt habe, ist wichtig, die Leute müssen das eigene innere Zeugnis haben. Ja? Und danach müssen sie gehen. Es ist ihre Verantwortung im Endeffekt, das zu machen. Und wie gesagt, manche tendieren auch ein bisschen zur Verantwortungslosigkeit manchmal. Da würde ich dann eher sagen, hey, check es mit dem Arzt ab. Also gerade auch zum Beispiel bei Psychopharmaka, immer. Da sage ich grundsätzlich, hey, check das mit dem Arzt ab. Wenn du gerne die Medikamente reduzieren willst, dann sag das dem Arzt, dass du die Medikamente reduzieren willst. Frag ihn, welche Möglichkeit es gibt, um das zu reduzieren und zu testen, ohne dass du in Gefahr bist. Und dann, wenn es dann gut ist, mit weniger Medikament kannst du zum Arzt sagen, hey, ich würde es gerne noch mehr reduzieren. Und dann kommen die Leute auch weg von den Medikamenten Schritt für Schritt, aber sie handeln nicht verantwortungslos und Ärzte können nicht hinterher sagen, hey, die empfehlen den Leuten irgendwelche notwendigen medizinischen Behandlungen abzubrechen oder sowas. Das ist eine gefährliche Sache, ja, das sollte man nie machen. Ja, also das ist ganz wichtig. Das Gleiche gilt für Operationen. Wenn jemand sagt, ja, soll ich jetzt die Operation noch machen oder soll ich es nicht machen, sag ich, hey, das musst du entscheiden, ob du sie machst oder nicht. Wenn möglich, wenn du dich jetzt darauf stellst, dass du geheilt bist, dann lass einfach noch mal ein Bild machen vorher. als Beispiel. Manchmal sage ich auch den Leuten, du kannst sie einfach aufschneiden lassen und sie werden feststellen, dass nichts drin ist. Hatten wir auch schon. Jemand wurde von Krebs im Unterleib geheilt und die ist einfach zur Operation gegangen. Und dann haben die Ärzte sie aufgemacht und haben hinterher gesagt, war nichts da. War alles weg. Ist auch ja, so schlimm auch nicht. Gell? Also es ist auf jeden Fall besser, als wenn was da gewesen wäre. Okay. Also, da eben die gleiche Sensibilität, immer mit dem Heiligen Geist gehen. Wo ist der Glaube auch der Leute und eben nie irgendwelche Ratschläge in der Hinsicht geben, dass sie einfach eigenmächtig irgendwas absetzen. Du musst ihnen auch nicht sagen, hey, du musst deine Medikamente nehmen, wenn der Arzt es gesagt hat. Nee, das muss ich ihnen auch nicht sagen. Sie haben selber eine Verantwortung. Ja? Das heißt, du kannst ihnen sagen, hey, wenn du das wirklich total innerlich hast, dass du das jetzt zurückfährst oder wie auch immer, dann kannst du das machen, aber dann sei auch mit dem Arzt in Kontakt und lass es auch medizinisch bestätigen, weil wie gesagt, manche Sachen sind natürlich, wie zum Beispiel bei Psychopharmaka, du merkst ja nicht sofort, dass es der Person schadet, wenn es die Medikamente absetzt. Ne? Das heißt, die Person hat ja noch, in den nächsten 3 Wochen geht es ihr vielleicht noch gut, aber wenn sie nicht wirklich geheilt ist, dann kommt plötzlich der totale Einbruch nach 4 Wochen. Ja? Und das wäre natürlich nicht so gut. Gut, also das ist eine gute, wichtige Frage. Ja, noch eine Frage? Ja, Marion? Also ich, weil du jetzt mehrfach sagtest, du siehst dann, wie es geheilt wird, wenn du betest. Also ich sehe das meistens nicht. Ich spüre, dass der Heilige Geist wirkt und plötzlich ist diese Wirkung weg und dann weiß ich, es ist passiert. Wie neulich bei einem Überbein unterm Fuß. Ich habe gebetet und die Person hat mir immer gesagt, ja, ich spüre noch was, weil er dann immer selber geguckt hat. Und ich wusste plötzlich, es ist vorbei. Und dann war das aber noch zu spüren. Aber dann ging er zur Toilette und kam hinterher zurück und das ist alles weg. Aber ja, ich sehe es nicht zurückgehen. Ja, es gibt immer, die geistliche Wahrnehmung ist auf unterschiedlichen Ebenen. Manchmal siehst du Dinge, manchmal spürst du Dinge. Manchmal hörst du vielleicht auch Dinge. Dass einfach der Heilige Geist einen Satz in dein Ohr sagt und sagt, jetzt ist gut. Stopp, hör auf zu beten. Ja. Wie du das wahrnimmst, verstehst, ist letztendlich egal. Jeder ist da ein bisschen anders gepolt. Wenn ich sage, du siehst es geschehen, dann meine ich damit im Glauben. Ja. Und dieses im Glauben kann sein ein Sehen, dass du wirklich das vor dem Auge siehst, wie es passiert, vor deinem inneren Auge. Es kann aber auch einfach ein Spüren sein, dass du spürst, jetzt geht die Kraft Gottes rein, tut ihr Werk und jetzt hat die Kraft Gottes aufgehört zu wirken. Ja. Also wie du das nachher wahrnimmst, dass die Zeit abgelaufen ist, sozusagen, oder dass es passiert ist, oder dass das Werk passiert ist in der Person, das ist letztendlich egal. Ja. Gut. Okay, wir müssen von der Zeit her, wir müssen zum Ende kommen. Wenn ihr sonst noch irgendwie Fragen habt, auch jetzt im Anschluss an den Dienst, wir treffen uns auf jeden Fall, wenn ihr fertig seid mit dem Gebet, wenn alle durch sind, wir treffen uns im Büro zum Schluss nochmal, um einfach Zeugnisse auszutauschen und auch die Nachbetreuung zu besprechen. Und wenn ihr da einfach noch Fragen habt, auch zur Heilung, dann könnt ihr sie da natürlich auch noch stellen. Wir sollten jetzt aus Zeitgründen jetzt noch kurz schauen, oder vielleicht nochmal zum Organisatorischen, für alle, die zum ersten Mal bei den Heilungsräumen dabei sind. Jeder, der in den Heilungsraum kommt, von den Heilungssuchenden, füllt ein Formular aus, das so aussieht, ja, das kriegen Sie oben am Empfang, kriegen Sie dieses Formular. Und dieses Formular müssen Sie euch geben im Hauptheilungsraum, wenn Sie zu euch kommen. Ja, ihr betet ja immer 8 bis 10 Minuten für eine Person und dann kommt die nächste Person, wobei die Leute sich im Heilungsraum nicht Schlange stehen sollen, sondern die sollen einfach saugen, die sollen in den Stühlen sitzen, die sollen auf dem Boden liegen, wie auch immer sie das wollen, können Abendmahl nehmen. Ich erkläre Ihnen das auch immer im ersten Raum, was sie alles können. Und dann hältst du einfach Ausschau nach Leuten, für die noch nicht gebetet wurde, gehst entweder auf die zu oder die kommen auf dich zu. Und wenn du bei der Person bist oder wenn ihr bei der Person seid als Zweierteam, dann bittest du einfach darum, dass sie dir den Zettel geben. Und auf dem Zettel steht drauf, was die Gebetswünsche sind. Und dann da musst du gar nicht lang drüber sprechen, kannst höchstens vielleicht noch was nachfragen, wenn was nicht klar ist. Aber hier steht ja schon drauf, was geheilt werden soll. Du lässt dir also gar nicht jetzt lange Geschichten oder so erzählen, sondern du hast hier ja den Hinweis. Ja, 3 Gebetswünsche haben sie frei, sozusagen. Ja, natürlich kann es sein, dass jemand sagt, ich habe aber noch was. Das ist ja auch okay, muss jetzt sagen, ja gut, hier stehen aber nur 3 Sachen drauf. Aber du beginnst einfach mit diesen Dingen, ja, und sagst, okay, das, okay, dann beten wir da, machen wir so, machen wir so, machen wir so. Ja. Je nachdem, sag, was ist ich, Brustwirbelsäule, okay, wissen wir schon, Arme, ah ja, okay, Taubheit, gut, wissen wir auch, weißt den Herrn Karpatul, hat sie auch, gut, okay. Also dann weißt du die drei Sachen. Betest du? Wenn gebetet ist, dann lass es immer sofort testen, haben wir gerade gesagt, was zu testen ist, was möglich ist zu testen. Und dann wird hier hinten angekreuzt, Ergebnis oder Beschreibung des Wunders da oben zuerst, kannst du eintragen, was ist passiert. Ergebnis des Wunders, kannst du sagen Besserung, was bedeutet Heilung. Oder sofortiges Wunder, heißt sofort alles weg, kannst du die beiden Sachen ankreuzen. Dann, was ganz wichtig ist, sind die drei letzten Fragen. Die Astrid wird es, glaube ich, jetzt so organisiert haben, dass die Leute schon, wenn sie oben sind, das schon möglichst ausfüllen. Aber du kontrollierst es nochmal, ob sie das ausgefüllt haben, weil da geht es darum, ob sie ärztliche Atteste beifügen können, gegebenenfalls für vorher, nachher. Da geht es darum, ist eine weitere Kontaktaufnahme erwünscht, weil wir wollen den Leuten auch weiter nachgehen. Viele Leute kommen zum allerersten Mal überhaupt zu uns hier in die Gemeinde bei den Heilungsräumen. Also wollen wir ihnen weiter nachgehen. Das heißt, sie müssen ankreuzen, ist es erwünscht, dass man nochmal nachfragt. Darum geht es einfach, wie es ihnen geht. Und zum Letzten ist die letzte Frage, ist eine anonymisierte Publikation des Wunders erlaubt? Das heißt, gestatten Sie, dass wenn wir ohne jetzt Ihren Namen in voller Form, also einfach mit Initialen halt, mit Abkürzung zu nennen, dass es dann veröffentlicht wird auch. Ja? Das wäre wichtig, das zum Schluss ausgefüllt zu haben. Ja? Also achtet darauf, dass es ausgefüllt ist. Dann gebt ihr nach einer halben Stunde Heilungsraum, gebt ihr diesen Zettel den Ordnern, glaube ich, ne? Einem Ordner. Immer wenn Wechsel ist zwischen den Gruppen, gebt ihr die Zettel dem Ordner. Habt ihr normalerweise drei Zettel, gebt ihr den Ordnern. Der Ordner gibt sie der Astrid. Und dann haben wir sie zum Schluss gemeinsam im Büro und können nochmal drüber sprechen. Okay? Gut. Teams. Wer ist jetzt heute hier, das müssen wir noch schnell einteilen, wer ist jetzt heute hier, der schon im Heilungsdienst als Heilungsdiener fest schon gebetet hat alles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ihr habt alle schon selbstständig gebetet auch, okay. 9 Leute. So, wer ist hier, der bisher nur als Azubi gebetet hat? Was heißt nur? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, gut. Dann machen wir es doch einfach so. Ich würde sagen, wir sollten 5, 6. Genau, dann geht es genau auf. Dann müsste es genau so aufgehen, dass wir 7 Zweierteams haben. Weißt du, Inge? Ach so, du betest gar nicht mit. Ja, dann müssen wir dich streichen. Okay. Also, pass auf. Kriegen wir das hin, dass wir 7 Zweierteams hinbekommen? 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14. Müsste genau aufgehen, wobei die Irme ja zuerst hier noch da ist, im ersten Raum, also nicht drinnen ist. Du zählst auch nicht voll, ja? Dann ist schon. Ja, genau, dann mussten wir vielleicht ein oder zwei alleine machen, auch wenn Marian schon mal alleine macht. Okay. Die Sache in den Heilungsräumen ist die: In den Heilungsräumen ist jetzt auch die Azubis sind, ihr habt ja alle auch schon mal mitgebetet bei jemandem. Das heißt, ihr betet schon als Zweierteam, auch jetzt in den Heilungsräumen. Ja, weil da geht es ja darum, dass die Leute auch eingeweicht werden und so weiter. Einer leitet es, ist klar, der schon öfters gedient hat, der leitet es. Aber der Zweite betet ruhig mit und unterstützt und kriegt auch Worte der Erkenntnis oder wie auch immer. Oder betet auch mal, macht auch die Griffe und so weiter. Also hier in den Heilungsräumen, ich sage mal, sind beide mehr oder weniger gleichberechtigt. So. Also einer leitet natürlich, schon wichtig auch, ne? Aber es läuft mehr oder weniger gleichberechtigt. Okay, gut. So, dann schauen wir mal. Tatjana, wer macht mit dir? Ja, okay, Margareta, okay. Wolfgang, wer macht mit dir? Elmar, 2. Tobias, wer macht mit dir? Ach so, das müssen wir schauen, ob das aufgeht. Ja, gut, schauen wir mal. Okay, das wäre 1, 2, 3. Wer macht mit Manuela? Tanja, das sind 4. Wer macht mit, wen haben wir noch? Nadja? Okay, Marina. So, und jetzt, wer ist Nummer 6? Da ist Nummer 6, wäre dann schon Marion. Aber dann haben wir nur 6 Teams, glaube ich. Und weil Irme wäre dann die 7. im zweiten Raum. Aber im ersten Raum müssen wir es so machen, dass ihr euch nur trennt, sonst geht es nicht, ne? Wer ist noch als Azubi jetzt noch frei? Warst du schon nicht bei der Marion? Ach so, nee. Okay, also du machst alleine. Okay, weil dann könntest du mit Tobi oder Valerie zusammen machen. Ja? Also wir haben ein Team Tatjana, ein Team Wolfgang, ein Team Nadja, ein Team Manuela, ein einmal Marion. Genau, und ihr, so, sind 6. Das heißt, ohne Irme sind es nur 6. Ja. Ihr macht jetzt getrennt. Genau, dann geht's, ja. Wie gesagt, ab dem zweiten Raum könnt ihr euch anders verteilen, weil dann die Irme dazu stößt. Ja? Und du betest ja dann auch noch, ja. Aber nur, dass einfach sichergestellt ist, weil wir brauchen schon die 7 Teams, weil wie gesagt, es sind für jeden Raum glaube ich, in 2 Räumen sind 22 Leute angemeldet, in einem Raum 21 Leute. Das heißt, wir brauchen schon die 7 Teams, um durchzukommen. Ne? Okay. Insgesamt 3 Räume ist klar. Das heißt, ihr habt 1,5 Stunden, wo ihr für die Leute betet. Insgesamt betet jedes Team dann für 9 Leute. Okay? Und dann treffen wir uns wieder hier. Gut. Achso, ich habe gerade schon gesagt, ich denke, wir machen so, dass wir wieder 35 Minuten Taktung machen. Ne? Also wir fangen jetzt an, jetzt ist 5 nach. Das heißt, um 20 vor 4 beginnt hier der zweite erste Raum. Ja? Gut. Okay, empfang noch die Kraft zum Schluss. Danke, Vater, für jeden, steht nochmal auf. Halleluja. Danke, Vater, für jeden einzelnen Heilungsdiener. Danke für diese Speedy-Schulung. Halleluja. Aber danke, Herr, dass im Geist einfach jetzt alles deponiert ist. Alles, was ich gezeigt und demonstriert habe, Herr. Alles, was in Substanz schon geflossen ist. Danke, Herr, dass es im Geist deponiert ist, Herr. Und jetzt aus den Heilungsdienern hervorkommt und herauskommt, Herr. Und wir danken dir, Herr, heute für viele, viele Wunder und für viele, viele Heilungen. In dem Namen Jesus, Herr. Wir preisen dich dafür, Herr. Ai. Halleluja. Wow. Schicki. Halleluja. In Jesu Namen. Halleluja. Amen.